Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast. Der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Jeder Wanderer, willkommen zum Greifenklaue Podcast. Heute mit Christophorus. Außerdem haben wir von der Slavention dabei Germon und Kleinratz. Und natürlich Greifenklaue. Und wir sind heute bei der Slavention am letzten Tag, um noch einige Ereignisse zusammenzufriemeln, an die wir uns noch erinnern können. Abseits vom Biergenuss. Ich wollte sagen, so viel getrunken haben wir jetzt ja eigentlich nicht. Das stimmt, das wäre auch ein großer Fehler, wenn man dann unnötig Spielrunden verpasst. Ja, fangen wir an wie letztes Jahr mit einem, dass jeder eine Spielrunde beschreibt, wo er war und was er gespielt hat, egal ob geleitet oder selber gespielt. Wollen wir bei dir anfangen? Ja. Ich habe gespielt Pulp Slayers von Siko. Ah. War eine sehr lustige Runde in einem sehr pulpigen Abenteuer. Wir mussten eine seltsame Kammer in einer Mine untersuchen für die Regierung. Da gab es eine Explosion und wurden von seltsam aussehenden Leuten angegriffen und ja, durch die Mine, in der das Wasserbügel stieg, erst einmal. Gut, genau. Pulp Slayers hat dann in den 20er, 30er Jahren gespielt, wie ja, Indiana Jones so. Ja. Kamen Nazis vor? Nein, es kamen keine Nazis. Wir hatten aber einen anderen Professor mit Dr. Jones dabei. Jawohl. Ja, kann man ja vielleicht mal kurz erwähnen, dass der Siko, der jetzt gerade nicht dabei ist, da selber in einem System arbeitet. Pulp Slayers. Genau. Und es gibt auch schon es ist auch in Arbeit die Lovecraft-Erweiterung. Es wird allerdings wohl noch etwas dauern, da die sogenannte Pre-Beta-Phase, man würde auch fast Alpha-Phase sagen. Ja, ich glaube, das wollte er ja auch sagen. Noch mittendrin ist. Aber ich denke, man kann gespannt sein. Ja. Das Ergebnis. Auf jeden Fall. Ja, bist du zu vielen gekommen, Gerben? Ja, also ich habe unter anderem eine Star Slayers Firefly-Runde gespielt, die von Dragonor geleitet wurde. Das hat er in den letzten Jahren schon öfter angeboten und ich wollte einfach mal mitspielen. Und es war genau das, was ich auch versprochen hatte, nämlich viel Spaß. Wir haben viel gelacht. Christophorus hat ja auch mitgespielt. Ja, genau. Und unsere Crew hat ein Raumschiff übernommen, der Firefly-Klasse, versteht sich, das kurz vorher den Besitzer gewechselt hatte unter dubiosen Umständen. Es war ein Kartenspiel und eine Schießerei zugange. Wir haben dann Passagiere mitgenommen, unter anderem einen Esel. Ja, ein chinesisches. Ziemlich schnell kam noch eine Prostituierte dazu. Eine Kompetenz. Wir dachten, es sei eine Companion, aber es war dann doch nur eine normale Prostituierte. Aber natürlich ritterlich, wie wir waren, haben wir ihr Geld abgenommen und sie gerettet. Ja, die Runde ging dann so weiter, das Niveau war entsprechend, aber wir haben tatsächlich viel gelacht und das war schön. In der Tat, ja. Ja, nee, nicht unerwähnt bleiben soll, dass wir ganz am Ende jemanden von der Allianz noch übers Ohr gezogen haben. Sozusagen. Ja, da war ich dann schon in Morpheus Armen. Ich habe dann irgendwann. Ja, ich habe auch ein bisschen geschwächelt, aber abgemütlich zugehört. Ja, besonders schön fand ich jetzt noch erwähnenswert, muss die Runde jetzt nicht weiter erzählen, weil ich noch eine andere hatte, aber dass unser Kapitän gar keine Ahnung hatte, wie ein Schiff von innen aussieht und selber erstmal fragen musste, wo die Brücke ist. Sehr gut. Ja, ich habe unter anderem, also auch bei Dragon Orcs zweiter Runde, die er ja so in regelmäßigen Abständen hier anbietet, Metro 2033, habe ich jetzt auch endlich mal mitgespielt, nachdem die hier ja so intern auch für kontroverseste Diskussionen gesorgt hat, ob ihres Endes. Und habe ich mir jetzt nicht nehmen lassen, mich mal auch spontan mit anzumelden, mir das mal auch mal zu spielen. Und es war erwartungsgemäß, war sehr, sehr gut, hat echt Spaß gemacht. Du hattest das volle Metro-Feeling. Ich hatte das volle Metro-Feeling. Und bist motiviert, Metro 2035 zu lesen mit mir. Ja, also erstmal werde ich mir mal die anderen Romane noch mal vorknüpfen. Da habe ich jetzt echt Bock drauf, weil das hatte Dragon Orc, aka Stefan, die, kein Stefan, aka Dragon. Die Erweiterung, also Peter und sowas. Hm? Die erweiterten Romane, Peter und sowas, meinst du? Ja, auch, also grundsätzlich, mal mich wieder da in, mal wieder einzutauchen in das, ja, cool, das ganze Setting. Ne? Ja, also ich habe auch schon einige Sekundärromane gelesen, die, da gibt es echt spannende Geschichten. Also, ja, also sehr atmosphärisch. Bin ich echt, hab ich Bock, mich da mal wieder mit zu befassen. Ja, das Ganze gibt es auch als Download auf der Star Slayer, ne, auf der Gamma Slayer Seite, glaube ich. Genau. Man wird es finden, wenn man es googelt oder ins neue Avatar-Tool reinguckt. Der hat nämlich mittlerweile ein Riesentool geschrieben, wo man den ganzen Fanwerk-Kram sozusagen verlinkt hat, alles was es so gibt. Habt ihr auch schon mal benutzt oder? Brauche ich noch nicht, aber also, hab schon mal reingeschaut. Ja, ist ja auch noch relativ neu. Geht mir genauso, das ist sehr nützlich. Also weil die Community ja in der Vergangenheit sehr stark, jetzt immer in Wellenbewegung weniger, mal wieder mehr aktiv war, unglaublich viel Fanwerk produziert hat. Und dann wusste man, ah, das steht irgendwo im Forum und man fand es dann nicht mehr. Und jetzt alles gesammelt an einer Stelle ist ja perfekt. Gerade diese Weihnachtsgeschichten waren immer unheimlich schwer wieder zu finden. Wenn man für die Slay recherchiert, weil da war doch im ersten Kalender was mit Zombie-Drachen. Wo ist denn das gleich nochmal? Naja, gut. Ja, ich habe auch Diverses gespielt und dann die Firefly-Runde im dritten Jahr, als Tradition sozusagen fortgesetzt, mit demselben Piloten. Und abends habe ich noch bei Syrion eine nette Runde gespielt, die es zum Weihnachtskalender geben wird. Die Oase der so und so, die süße Oase, ich weiß gar nicht mehr, auf jeden Fall haben wir sie gerettet vor vielen, vielen Zombies. Genau das Richtige für den Abend und am Nachmittag und am Morgen habe ich bei Flost aus der Schweiz sein Dungeon-Projekt ausprobiert. Hat jemand noch den Namen im Kopf? Bakamar. Ja, genau, Bakamar. Und das ist im Prinzip ein riesiger Zwergendungeon, der vermutlich zur Zeit des Schimmerschwindens entstanden ist, oder jedenfalls Teile davon. Ein riesiger Komplex und den leitet der normalerweise online, ich glaube mit Erststuflern, die mittlerweile schon zweite, dritte, vierte Stufe sind. Und auf das Slayvention hat er die Gelegenheit genutzt, mal das für höherstufige auszuprobieren, nämlich Stufe 12. Das glaube ich tatsächlich das erste Mal, dass ich dann Slays über Stufe 10 gespielt habe und eine Heldenklasse hatte. Entsprechend waren die Charaktere geskillt und hochgepowert. Was aber auch nötig war, da die. Es gab nicht viele Gegner, es war also kein Hack-and-Slay-Runde, sondern es gab unheimlich viele Rätsel und also ich glaube, wir haben nur einmal oder zweimal gekämpft innerhalb von zwei Slots, was ja nicht gerade viel ist. Und ja, genau, von den Kämpfen her war es unproblematisch, aber es gab halt relativ viele Rätsel zu entdecken und ich bin da ein großer Dungeon-Crawl-Freund und halt wenn der Unterschied zwischen Dungeon-Crawl und Hack-and-Slay klar wird, dann bin ich sehr, sehr glücklich. Gut, da wir jemanden von der Orga hier vor uns sitzen haben, der auch seit Anfang an die Slayvention macht, können wir mal kurz auf die Geschichte der Slayvention eingehen. Wie ging das denn los? Ja, das war im Jahr 2013. Da habe ich im Forum mit einigen Leuten so ein bisschen ganz unverbindlich und spaßeshalber hin und her geschrieben, wir müssten doch mal und es wäre doch schön, wenn mal irgendwie ein Treffen stattfände und so weiter und so fort. Und das versandete dann ein bisschen, bis ich gesagt habe, okay, wir machen das jetzt. Ne? Also wir machen auch Sieg Hessen. Da gab es auch schon immer Sieg Hessen, ja. Und dann habe ich dann einfach mal ohne große Erfahrung im Organisieren von irgendwelchen Events angefangen, Locations abzufragen und zu gucken, wer könnte wann wie. Und durch meine Gruppe von Immer Sieg Hessen hatte ich schon mal 6-7 Leute dabei, die auch mit wollten. Und dann haben wir uns dann ins Pfadfinderheim Western Ohr verirrt, im Sauerland, auch eine schöne Location. Und wir waren im ersten Jahr so 15 Teilnehmer und etwa die Hälfte der Leute war meine Spielgruppe. Ein großer anderer Teil war die Gruppe von Matt Eminence. Mhm. Wir haben dann festgestellt, ach, ihr kommt ja aus der Nähe von Frankfurt, das ist ja auch Hessen. Und dann habe ich die ganzen Kameraden mehr oder minder freiwillig auch zu Immersive Hessen reingeholt. Und ja, dann im Nachgang haben die Leute natürlich berichtet im Forum, wie es so war, und die Reaktionen waren größtenteils oder fast ausschließlich positiv, was dann dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das nächstes Jahr direkt wieder. Dann hat Matt Eminence mir die Burg Preuberg vorgeschlagen. Dann habe ich dann hier Kontakt aufgenommen. Ja, und dann waren wir im zweiten Jahr schon 30. Mhm. Und ja, dann ging es immer so weiter. Und dann irgendwann habe ich dann einfach den Matt Eminence mit dazugenommen, weil es einfach einfacher ist, wenn man das so nicht alleine machen muss. Und dann hat Nick Sand Survived Endor und Zico haben dann auch irgendwie gesagt, sie würden organisieren. Ja, und jetzt sind wir seit ein paar Jahren zu viert, teilen uns das immer ein bisschen auf, oder mal macht der eine diese Aufgabe, dann wieder die andere, und es klappt sehr gut. Und natürlich, klar, ohne Teilnehmer, die motiviert sind, die Spaß haben und die einfach super sind, geht sowieso nicht. Ja, und jetzt haben wir dann 42 Teilnehmer, glaube ich. Und ich denke, das ist auch eine gute Zahl, und in dem Rahmen werden wir uns bewegen, und ich gehe einfach davon aus, wir werden auch 2019 eine siebte Slaywention hier Burg Preuberg am Start haben. Es gab sogar schon Termingerüchte. Schauen wir mal. Aber ihr könnt davon ausgehen, das ist wieder so Ende September, Anfang Oktober, wie immer eigentlich. Ja, vielleicht magst du mal sagen, was so das Schwierigste oder Komplizierteste, was macht am wenigsten Spaß beim Organisieren von so einer. Also, dass etwas keinen Spaß macht, kann ich gar nicht sagen. Es war, als ich es noch allein gemacht habe, sehr aufwendig für mich. Ich habe dann halt auch versucht, alles möglichst immer perfekt und gut zu machen. Was dann tatsächlich dazu geführt hat, dass ich im ersten Jahr hier in Preuberg wenig zum Spielen kam und mich so ein bisschen gestresst gefühlt habe. Es war aber eher meine eigene Einstellung zur Sache. Aber seitdem wir das auf mehrere Schultern verteilen, ist das eigentlich komplett zurückgegangen. Also es macht eigentlich alles Spaß. Ja. Jawohl. Genau, du hast ja schon die Runde von Sie auch erwähnt. Nee, noch nicht, aber können wir gerne. Also je nachdem, wer hat sie erwähnt? Nein, noch gar keiner. Auf jeden Fall gab es auch eine Runde von Seop, der immer Abenteuer macht mit Hörspielelementen sozusagen, mit verbalen Elementen, zum Beispiel ein Tagebuch, was vorgelesen wird. Und der hat dieses Jahr sozusagen sein Fanwerk auch gleich gedruckt mitgebracht. Ich glaube, es ist auch ausverkauft. Insofern kann man es jetzt nur runterladen, aber dafür kann man vielleicht mit Tondokumenten runterladen. Genau, das war, glaube ich, so eine exklusive Orga-Runde. Das hast du da mitgespielt. Genau, also relativ zeitig, nachdem die 2018er Slaywention stand, hieß es dann, okay, der Seop muss die Orga slayen im Weltraum. Es lief dann unter dem internen Arbeitstitel Schwein im Weltraum, glaube ich. Wobei wir uns ordentlich benommen haben. Ja, also es war auch eine tolle Erfahrung, weil der Seop tatsächlich Kapitel-Einleitungen per Audio-File einspielt. Genau, ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber im Abfall sah es so aus, als wären es immer so Tagebucheinträge. Auch das. Also es war so eine Trennung, ich will es jetzt nicht Cutscene nennen oder so, aber so zwischen den Kapiteln gab es immer kleine Einspieler, wo dann eingestimmt wurde auf die nächste Szene oder die vorherige Szene kurz zusammengefasst wurde. Aber wir haben auch im Spiel Tagebucheinträge eines, ich nenne ihn mal, verrückten Professors oder Doktors gefunden, der dann von seinen Experimenten berichtet hat, und dadurch, dass es Audiodokumente waren, konnte man halt gut erkennen. Anfangs war er noch euphorisch und voller positiver Energie, und dann hat man gemerkt, mit dem Verlauf der Einträge, es wurde dann immer dramatischer, und das war eine schöne Sache. Ne? Also das, ja. Da kann man auch die Möglichkeiten gut einbinden. Er hat uns dann die Audio-Files aufs Handy geschickt. Wir haben uns die dann als Spielgruppe angehört. Passt auch zum Science-Fiction-Setting gut dazu. Ja, finde ich diesmal auch sehr toll, dass man es halt auch selber spielen kann, weil die Mühe, die sich teilweise mit diesen Tondokumenten gibt, die er auch teilweise sich selber einspricht und einsprechen lässt, das ist schon extrem viel Mühe dafür, dass man es dann nur einmal spielt, ganz schön krass. Ja, das war nicht die einzige Sache, die es exklusiv zur Slavenge gab. Auch die Slay Nummer 3 wurde endlich gedruckt, nachdem sie zur letzten Slavenge fertig wurde, als Download. Ja, kam auch gut an, glaube ich. Und außerdem, weil ich so zufrieden mit Druckerei war, habe ich gleich noch Slayer-Zombies hinterher drucken lassen, was jetzt auch in Vollfarben vorliegt. Ich glaube, die Runde heute Morgen ist trotzdem ausgefallen. Ja. Aufgrund eines übermüdeten Dragonborg. Ja, wo wir gerade bei Fangwerken sind, können wir nochmal kurz drüber sprechen. Spätestens der Weihnachtskalender naht ja wieder, der Adventskalender mit seinen 24 DS-Beiträgen. Der müsste sich jetzt auch zum, ich glaube, der ist ein Jahr jünger als die Slavenge, müsste sich jetzt zum fünften Mal jähren. Seid ihr da dabei oder habt ihr generell ein Fanwerk für demnächst auf Lager, woran ihr schreibt? Ich bin dran, was für Star Slayers vorzubereiten. Ich schaue nochmal, da musst du das mit Christian absprechen, ob ich das veröffentlichen kann. Das wäre dann eine spielbare Rasse. Ah, ein Rasse in Anführungsstrichen, da geht es um die Roboter. Nomads. Und ansonsten habe ich noch was für Dungeon Slayers in Vorbereitung, was ich versuchen will, fertig zu machen, aber die Zeit ist knapp. Vielleicht noch ein, nenn's mal so ein Mini-Setting, ähnlich wie die Insel der Stürme von Agonira. Ja. Habe ich nochmal, noch ein bisschen kleiner und auf dem Festland gelegen, keine Insel. Ja. Und noch ein passendes Abenteuer dazu will ich vielleicht raus noch reinhauen. Mal ja, schauen, ob es klappt. Genau, Gemma hat auch ein kleines Projekt, habe ich gehört. Naja, Projekt, also ich denke, zum diesjährigen Adventskalender wird es etwas knapp, aber die Talissa hat gestern hier ein Abenteuer geleitet. Ein Days-Abenteuer, das nennt sich Dunkle Vorahnungen. Da gibt es die Idee, das aufzubereiten und auch als Fanwerk zur Verfügung zu stellen, aber ich glaube, zum diesjährigen Adventskalender ist es die Zeit ein wenig knapp, aber das könnte im Verlauf des nächsten halben Jahres kommen. Meinst du, richtig? Gestern wird auch zum ersten Mal geleitet, oder? Sie hat zum ersten Mal geleitet. Also, also nicht zum allerersten Mal, sie hat vorher schon das ein oder andere Mal geleitet, aber noch keine große Spielleitererfahrung. Und es war meines Wissens auch die erste von einer Frau geleitete Spielrunde auf der Slavenge. Kam wohl ganz gut an. Also sie war im Vorfeld sehr nervös, aber das hat sich dann wie erwartet als unbegründet rausgestellt. Kann auch ganz kurz berichten, auch die vierte Slay steht vor der Vollendung, wobei ich damit gar nicht mehr so viel zu tun habe. Das meiste macht jetzt Agonira. Und ich habe gesehen, dass hinten auf dem Abenteuer von Seop ja auch eine Ankündigung für Dunkelwerk drauf ist. Ein Dämonen-Monster-Handbuch. Genau, so hat das beschrieben. So klingt das, ja. Mhm. Genau. Ja, außerdem ist ja Dungeon Slayers 10 Jahre alt geworden. Leider gibt es wenig Action im Verlag, aber immerhin wird so nicht nur durch Slavenge, sondern auch durch die kleinen Fanwerke, Veröffentlichungen durch den Adventskalender, durch die Community am Leben erhalten. Was ja auch sehr cool ist eigentlich. Und vielleicht kann man ja schon bald über mehr berichten. Haben wir noch was? Ich glaube, das war's schon. Ja, war's das, unser kurzer Ausblick von der Slavenge mit endlich mal mit der Orga. Und ja, diesmal halt nur eine kleine Runde. Zyron lässt sich entschuldigen, der musste wohl früher los, weil seine Schulter kaputt war. Der hätte gerne wieder mitgemacht. Ah, okay. Ja, damit sagen wir tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Happy Slaying.